Kapitel 2 von Gedichte, neue Sammlung von Robert Eduard Brutz, aufgenommen für LibriVox.org. Diese Aufnahme ist in der Public Domain. Rechtfertigung. Man hat die Poesie verklagt, man zürnt mit uns Poeten, dass wir mit stolzem Mut gewagt, vor unser Volk zu treten, dass wir gewagt mit lautem Ton die Schlummernden zu wecken, dass wir gewagt auf ihrem Thron selbst Könige zu schrecken. Schaut um euch, sagt man, alles still, die Lämmer gehen und grasen, die ganze Welt ist ein Idyll, was nützt es, Lärm zu blasen? Ihr ruft zur Schlacht, Tag aus, Tag ein, wer soll die Schlachten schlagen? So lasst doch das Trompeten sein, es will ja doch nichts sagen. Die Muse ist ein Weib, wohlan, für Weiber ziemt die Klause. Was ficht denn eure Muse an, was will sie außerm Hause? Macht Verse wieder wie zuvor, singt, blühe, liebes Veilchen, und findet das kein offenes Ohr? Je nun, so schweigt ein Weilchen. Und wär es auch, und wär es so, wir wollen doch nicht schweigen, doch in die Lüfte, stolz und froh, sollen unsere Lieder steigen. Und wären alle Lerchen stumm und alle Nachtigallen, so soll die Freiheit doch ringsum von allen Zweigen schallen. Was, wenn der Mond am Himmel steht und wenn die Sternlein flimmern, da soll euch hurtig der Poet ein Mondscheinliedchen wimmern. Doch wenn aus Nacht und Nebel bricht der Zukunft goldne Sonne, da wollt ihr, soll der Dichter nicht ausjauchzen seine Wonne? An jedem Helmchen, jedem Moos soll der Poet sich freuen. Er soll die Blumen klein und groß poetisch wiederkäuen. Doch wie, wenn der Geschichtebaum laut rauscht in allen Zweigen, das freut euch nicht, das hört ihr kaum, da soll der Dichter schweigen? Ihr lasst ihn gerne dies und das von Rausch und Reben singen, und wenn der Wein sich rührt im Fass, soll auch die Leier klingen. Doch wenn der Geist, der ew'ge gärt, dass alle Herzen dröhnen, das dünkt euch nicht besingenswert, da soll kein Lied ertönen? Ihr hört dem Dichter ruhig zu, singt er von Liebesschmerzen. Ihr kriegt nicht satt sein ewig Du, du liegst mir im Herzen. Doch wenn ein Mann zur Liebsten sich die Freiheit hat erkoren, da dünkt das Lied euch kümmerlich, da schmerzen euch die Ohren. Nun gut, so rutscht denn auf dem Knie, so räuchert eurem Fetisch und klagt, die neue Poesie sei gar zu unästhetisch. Wir kümmern uns den Teufel drum, wie man uns kritisiere und ob ein feines Publikum uns höchlich degutiere. Dich, deutsche Jugend, dich allein, dich suchen diese Lieder. Dein Ohr ist wach, dein Herz ist rein, dein Busen hallt sie wieder. Die Jugend nur, die Jugend nur, die Jugend soll uns hören, und nicht Kritik und nicht Zensur soll unsere Lieder stören. Ende von Kapitel 2